Friends. Hallo Freunde. Let's continue. Lasst uns weitermachen in Vers 19. For God is satisfied to have all his fullness dwelling in Christ. Denn Gott ist zufrieden, dass seine ganze Fülle in Christus wohnt. You see, when Jesus walked on earth, he expressed all the fullness of the Father. Als Jesus auf der Erde wandelte, brachte die ganze Fülle des Vaters zum Ausdruck. There is no competition between Father and the Son. Es gibt keine Konkurrenz zwischen dem Vater und dem Sohn. God was very happy to pour all of his fullness into his Son. Gott war sehr glücklich, all seine Fülle in seinen Sohn auszugießen. Again, we can see it so clearly reaffirmed. Wieder sehen wir klar bestätigt, that there's no other way but really to know the fullness of God but to know it through Jesus. Dass es keinen anderen Weg gibt, die Fülle Gottes zu kennen, als nur durch Jesus. I love God the Father. Ich liebe Gott den Vater. Love the Holy Spirit, my best friend. Ich liebe den Heiligen Geist, meinen besten Freund. But when we talk about Jesus, my heart burns. Aber wenn wir über Jesus sprechen, brennt mein Herz. You know, because through him I got to learn the true nature of God. Denn durch ihn lerne ich das wahre Wesen Gottes kennen. Through him I finally figured out that God is so much better than I believed for many years of my life. Durch ihn fand ich endlich heraus, dass Gott so viel besser ist, als ich viele Jahre meines Lebens glaubte. Through him I finally figured out that God is not the angry God who will hit me every time I do something wrong. Durch ihn fand ich endlich heraus, dass Gott nicht der wütende Gott ist, der mich immer schlägt, wenn ich etwas falsch mache. Verse 20. Vers 20. And by the blood of his cross. Und durch das Blut seines Kreuzes. Everything in heaven and earth is brought back to himself. Ist alles im Himmel und auf Erden zu ihm selbst zurückgebracht worden. This morning I was actually meditating on this. Heute Morgen habe ich darüber meditiert. Look what it says afterwards. Schau, wie es dann weitergeht. Back to its original intent. Zurück zu seiner ursprünglichen Bestimmung. Restored to innocence again. Wiederhergestellt in Unschuld. So the blood of the cross is powerful because it has a voice. Das Blut des Kreuzes ist also kraftvoll, denn es hat eine Stimme. The Bible not only says that the blood has a voice, but the Bible says that life is in the blood. Die Bibel sagt nicht nur, dass das Blut eine Stimme hat, sondern auch, dass Leben im Blut ist. So it's the blood of the cross that is brought everything back to Jesus. Es ist also das Blut des Kreuzes, das alles zu Jesus zurückgebracht hat. Listen to me, my friend. Hör mir zu, mein Freund. Jesus is not another way. Jesus ist nicht ein anderer Weg. We have to understand that it's the blood that brings me back to himself and there's nothing else. Wir müssen verstehen, dass uns das Blut zurück zu ihm bringt und dass es nichts anderes gibt. You cannot add anything to it. Du kannst dem nichts hinzu. The moment you try to add anything to the blood, you have falsified the gospel. Sobald du versuchst, dem Blut etwas hinzuzufügen, hast du das Evangelium verfälscht. So, nothing will be reconciled unless it's reconciled through his blood. Es wird also nichts versöhnt, es sei denn, es wird durch sein Blut versöhnt. We've tried to have unity through so many different things in the church. Wir versuchten in der Gemeinde durch so viele Dinge Einheit zu haben. We tried to have unity by agreeing on baptism and tithing and this doctrine and the other doctrine. Zum Beispiel, indem wir bei der Taufe oder beim Zehnten übereinstimmen oder in sonst irgendeiner Lehre. We never will. Das funktioniert nie. Because reconciliation has not happened because we believe the same doctrine. Denn Versöhnung gab es nie, weil wir dieselbe Lehre glaubten. Reconciliation happened because of the blood. Versöhnung geschah aufgrund des Blutes. If we could only make the blood of Jesus what unifies us as a church, wenn wir das Blut Jesu zu dem machen würden, was uns als Gemeinde vereint, we could walk in unity having different theologies. Dann könnten wir in Einheit leben und trotzdem unterschiedliche Theologien haben. You know, I know so many churches that if you don't agree with the theology, you're disloyal. Ich kenne so viele Gemeinden, in denen man illoyal ist, wenn man nicht dieselbe Lehrmeinung vertritt. That is so ridiculous. Das ist so lächerlich. If you agree that the blood is what reconciles, then we should walk in unity. Wenn wir darin übereinstimmen, dass es das Blut ist, was versöhnt, dann sollten wir in Einheit leben. One day in heaven we will stand before Jesus. Eines Tages im Himmel, wenn wir vor Jesus stehen. And a whole life on earth just goes right before our eyes like a movie. Und unser ganzes Leben auf der Erde wie ein Film vor unseren Augen abläuft. We will realize that some of the theology had was so bad. Werden wir merken, dass einige Theologien, die wir hatten, so schlecht waren. And others were good. Und andere waren gut. And we will realize it's not the ones with a good theology that get a better place in heaven. Dann werden wir merken, dass nicht die mit den guten Theologien einen besseren Platz im Himmel erhalten. Remember this. Denk daran. It is the blood that's the only thing that actually makes reconciliation. Nur das Blut allein bringt Versöhnung. So if you have been cleansed with the blood of Jesus and a part of the new covenant, you and me can walk in unity. Wenn du also durch das Blut Jesu gereinigt wurdest und Teil des neuen Bundes bist, können du und ich in Einheit leben. We might not be able to work together because of the task that I have might be different than yours. Vielleicht können wir nicht zusammenarbeiten, weil meine Aufgabe eine andere ist als deine. But we can still walk in true heart-to-heart unity, loving and honoring one another. Aber wir können trotzdem in echter Herzenseinheit leben und einander lieben und ehren. But the blood has not only reconciled us with him and therefore we should be reconciled with one another. Aber das Blut hat uns nicht nur mit ihm versöhnt und deshalb sollen wir auch miteinander versöhnt sein. Look at this. Schau mal. It brought us back to its original intent, restored to innocence again. Es hat uns zurückgebracht, zurück zu seiner ursprünglichen Bestimmung, wiederhergestellt in Unschuld. Every day you have to look into the mirror and you have to say, jeden Tag solltest du in den Spiegel schauen und sagen, I'm innocent. Ich bin unschuldig. The blood did it, I'm innocent. Das Blut hat es geregelt, ich bin unschuldig. Thank you, Jesus, for the blood, I'm innocent. Danke, danke, Jesus, für das Blut, ich bin unschuldig. And then you will hear the voice of your own heart and the voice of the devil, the accuser of the brethren. Und dann wirst du die Stimme deines eigenen Herzens und die des Teufels, dem Ankläger der Brüder, hören. You are not innocent. Look what you did there so many weeks ago, so many months ago, so many years ago. Du bist doch nicht unschuldig. Schau, was du vor so vielen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren getan hast. At that moment, when the voice of the accuser or maybe the voice of your brothers and sisters speak. In diesem Moment, in dem der Ankläger oder vielleicht auch deine Brüder und Schwestern reden, you need to simply say, musst du einfach sagen, I hear what you're saying, ich höre, was du sagst, but I hear another voice too. Aber ich höre auch eine andere Stimme, the voice of the blood. Die Stimme des Blutes. And that voice says, I'm innocent. Und diese Stimme sagt, dass ich unschuldig bin. So thank you for telling me your opinion, but I'm going to listen to the voice of the blood. Also danke, dass du mir deine Meinung sagst, aber ich höre auf die Stimme des Blutes. I choose to believe that voice. Ich habe mich entschieden, diese Stimme zu glauben. My friend, and then if the voice comes from your heart, here's what you need to do. Wenn die Stimme aber aus deinem eigenen Herzen kommt, dann tue Folgendes. Spend time in true heart meditation and write the truth on it that you are innocent. Verbringe Zeit in echter Herzensmeditation und schreibe die Wahrheit auf dein Herz, dass du unschuldig bist. See yourself pure, perfect and righteous. Sieh dich selbst rein, perfekt und gerecht. And God the Father embracing an innocent person. Und wie Gott der Vater dich als unschuldige Person umarmt. You have to write this message in your heart, I can't. Du musst diese Botschaft selbst auf dein Herz schreiben. Ich kann das nicht. I had to write it on my own heart. Ich musste sie auf mein eigenes Herz schreiben. But I've learned that the voice I will listen to is the voice of his blood, which says I'm innocent. Ich habe gelernt, auf die Stimme seines Blutes zu hören, die mir sagt, dass ich unschuldig bin. Even when I've done wrong. Selbst wenn ich etwas falsch gemacht habe, I'm still innocent. Bin ich immer noch unschuldig. Listen, people. Hör zu. People who've done everything right, they don't need the blood to make them innocent. Menschen, die alles richtig gemacht haben, brauchen das Blut nicht, um sie unschuldig zu machen. They're already innocent. Sie sind schon unschuldig. Unschuldig. But the blood makes the guilty innocent. Aber das Blut macht die Schuldigen unschuldig. So I'm not innocent because I've done anything. I'm innocent because of the blood. Ich bin also nicht unschuldig, weil ich irgendetwas getan habe. Ich bin unschuldig wegen dem Blut. Restored back to my original innocence. Wiederhergestellt zu meiner ursprünglichen Unschuld. So beautiful. So schön. So have a good day, my innocent friends. Ich wünsche euch also einen schönen Tag, meine unschuldigen Freunde. You guys tomorrow. Bis morgen.